Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, ich muss mal den Kopfhörer abnehmen. Ich kann mich nicht hören und ich werde auch nicht meine Anrufe hören. Jetzt kommt gerade meine nette Kollegin Nami hier rein und versucht hier was zu bauen. Das ist natürlich sehr schlecht für eine Telefon-Talkshow, wenn der Moderator die Anrufer nicht hören kann. Ich habe alles taub auf dem Kopfhörer. Ich hoffe, dass meine Kollegen jetzt irgendetwas drehen können. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was wir tun sollen. Man hört mich. Ich höre mich aber nicht und ich höre keine Anrufer. Das heißt, ihr müsst irgendwas noch machen. Irgendwas müsst ihr machen. Jetzt holt gerade die Nami einen neuen Kopfhörer. Das werden wir schon hinkriegen. Das wäre ja gelacht. Wir haben hier unten so ein kleines Kästchen und in diesem Verteilerkästchen scheint irgendetwas nicht zu funktionieren. Große Aufregung bei den Kollegen. Es tut mir richtig leid, aber da kann jetzt niemand was für. Das kann halt passieren. Schon mal bei einer Sendung. 1, 2, 3. Noch höre ich immer nichts. Ja, also wir haben eine freie Themennacht. Das kann ich euch ja schon mal erzählen. Gestern war Themennacht, heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, sofern das ja alles geregelt wird, zu jedem Thema, das euch interessiert. Und darüber können wir uns gleich unterhalten. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Allerdings muss ich schon meine Leute hören, sonst nutzt es nichts, wenn ihr anruft. Ich kann euch schon mal, ja, reicht mir das schon mal rein. Ich kann euch vielleicht schon mal erzählen, was wir nächste Woche für ein Thema machen, für ein Hauptthema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Bahngeschichten. Und da könnt ihr euch sehr gerne schon mal anmelden. Das Thema heißt Bahngeschichten und ich möchte gerne in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche mit euch oder mit Leuten reden, die mit Eisenbahn, U-Bahn oder S-Bahn schon sehr schlimme oder auch sehr ausgefallene Erlebnisse hatten. Also zum Beispiel wart ihr schon mal bei einem Zugunglück dabei oder habt ihr in der Bahn ein Verbrechen erlebt oder habt ihr vielleicht auch schon mal eine sehr ungewöhnliche Bahnreise gemacht? Das ist das Thema nächste Woche, unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da könnt ihr euch jetzt natürlich schon gerne per Mail anmelden. Ansonsten haben wir heute eine freie Themennacht. Wenn ich euch denn hören könnte. Aber ruft mal weiter an. Ich bin sicher, dass die Kollegen das hier gleich regeln werden. Das ist wirklich komisch. Wir haben gerade noch eine Probe gemacht vor der Sendung und da klappte es wunderbar. Das machen wir immer vor der Sendung. Und jetzt ist alles hier tot und ausgefallen. Da habe ich kein Mikrofon da dran. Ja, ihr Lieben, so müssen wir jetzt ein bisschen die Zeit vertun. Das Problem ist, ich brauche nicht nur einen Kopfhörer, sondern ich brauche ein sogenanntes Headset. Das heißt hier ein Kopfhörer mit Mikrofon. Sonst könnt ihr mich nicht hören, wenn ich euch auch höre. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen Musik einfahren, ehe ich mich hier... Geht leider im Moment auch nicht. Sehr lustig, sehr lustig. Ja, über was könnten wir heute reden? Also es ist eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt mich zu jedem Thema anrufen, vielleicht zum Thema Papst. Habt ihr das heute gesehen, wie der Papst sich verabschiedet hat? Oder vielleicht auch, wie findet ihr, dass sich im Moment alle Leute über Peer Steinbrück aufregen. Peer Steinbrück hat gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam so sinngemäß gesagt, dass da in Italien zwei Clowns gewonnen hätten. Damit meint er den einen Sieger, der wirklich ein Entertainer, ein Kabarettist war, und er meint Berlusconi. Und nun regt sich alle Welt darüber auf, dass Herr Steinbrück so etwas gesagt hat, und der Staatspräsident aus Italien, der zurzeit auf Besuch in Deutschland ist oder heute hier war, hat auch gleich ein Treffen abgesagt mit Herrn Steinbrück. Also ich muss sagen, ich war da nicht so empört drüber, und wir wollen doch alle Politiker, die auch schon mal den Mund aufmachen und im Klartext reden. Und naja, vielleicht könnt ihr mir dazu eure Meinung nachher auch sagen. Ich schlage vor, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, machen wir ein klein wenig Musik und hoffen, dass sich die ganze Sache erledigt. Haben wir Musik? Ihr Lieben, wir bitten vielmals um Entschuldigung. Jetzt funktioniert es wieder. Und jetzt ist alles klar. Ich kann mich hören. Das heißt, ich werde gleich die Anrufe auch hören. Und wir bitten tausendmal um Entschuldigung, dass das jetzt hier passiert ist. Das kann passieren. Vielen, vielen lieben Dank an meine Technikerin, die Nami, dass sie das jetzt so schnell hier wieder hingebogen hat. Vielen Dank. Das heißt, wir können mit der Sendung anfangen. Alles ist gut. Und die erste Anruferin heißt Marlies, und die Marlies ist 57. Guten Morgen, Marlies. Hallo, Damian. Entschuldige, dass du so lange hast warten müssen. Du, es war eine schöne Pause, und es hat mich gut unterhalten. So, siehst du. Da bin ich doch froh, dass du nicht aufgelegt hast. Nee, du hast es gut gemeistert. Dankeschön. Marlies, über was reden wir? Ja, über was reden wir? Also, ich würde sagen, wir reden von glücklich sein durch Befreiung. Glücklich sein durch Befreiung? Das klingt gewichtig. Das klingt gewichtig, und das ist es auch, weil es ja mein Leben bestimmt. Ja. Und also das Thema ist, dass ich heute, also bis vor einer Stunde Geburtstag hatte, meinen 57. Nachträglich alles Gute. Danke dir. Und ja, ich habe in einer Beziehung gelebt und war da also ziemlich, wie soll ich es mal sagen, also ich würde sagen unterdrückt, unterdrückt. Und habe mich aus dieser Situation befreit. Und bin jetzt, dank dieser konsequenten Umsetzung meiner Gefühle, also ich habe 18 Jahre in der Beziehung gelebt. Und lange das Zeit. War lange, verdammt lange Zeit. Aber es hat gedauert, bis sich da was entwickelt hat, das zu ändern. Und es gab dann eine Situation, wo ich gesagt habe, also jetzt geht nichts mehr. Also ich musste nichts mehr entscheiden. Mein Körper, mein Mund hat nicht mehr gesprochen. Es war einfach... Dann erzähl mir doch mal so ein paar Beispiele, wie dieser Mann, ich vermute, es war ein Mann, mit dem du zusammen warst. Ja. Ja, wie dieser Mann dich unterdrückt hat, inwiefern? Also das lief eigentlich so ab, dass das eigentlich grundsätzlich ein sehr intelligenter Mensch war, ein sehr liebevoller Mann im Prinzip, aber, also man könnte es wahrscheinlich unter dem Oberbegriff Öko-Geiz zusammenfassen. Oh. Ja, es ist ein ganz interessantes Wort, was mir jetzt selber begegnet ist, aber ich dachte, das ist eine gute Zusammenfassung. Das heißt, also alles, was erlaubt war in dem gemeinsamen Haus, was wir zusammen gebaut hatten vor 7 Jahren, war schwierig. Also es begann immer mit dem Satz, mach das mal nicht. Was durftest du denn nicht machen? Wo war er denn ökogeizig? Ich durfte kein Fenster aufmachen, ich durfte die Kühlschranktür nicht weit aufmachen, ich durfte das Schau mal, die Kühlschranktür nicht weit aufmachen, weil da zu viel Kälte rauskommt? Ja. Aha. Kostet zu viel Strom. Also ganz schnell aufmachen und wieder zumachen. Genau. Fenster, aber man muss doch lüften. Der Öko weiß doch auch, dass man mal lüften muss. Ja, hat er aber in dem Fall nicht akzeptiert, weil dafür geheizt werden musste. Ach so, verstehe. Ja. Also Fenster auch nicht, wenn du gekocht hast in der Küche? Nee, gar nicht. Also auf jeden Tiegel muss da ein Deckel drauf, weil das ja zu viel Strom kostet, wenn kein Deckel drauf ist. Ja. Und kein warmes Wasser, also kein fließendes warmes Wasser zum Duschen, ja, aber niemals in der Küche, weil das auch zu teuer war. Also das wurde alles im Kocher warm gemacht. Ach. Und es waren Vegetarier, es durfte also niemals nach irgendwas riechen. Ja. Und es musste immer ganz, ganz leis und still sein im Haus. Also die Türen leise schließen. Ja. Wie war es denn mit der Beleuchtung? Durftest du... Oh, schönes Thema. Also jedes Zimmer, was man verlassen hat, musste sofort wieder das Licht ausgemacht werden, im nächsten angeschaltet. Und ich wollte immer gern im Treppenhaus wenigstens ein Licht haben, um mich orientieren zu können. War auch nicht durchzubringen. Also es war ein ewiger Kampf und irgendwann gab es dann den Kick, dass meine Kinder, die eben auch schon über 30 sind, nach 10 Uhr nicht mehr sprechen sollten. Ach, das kostet aber keinen Strom. Das kostet keinen Strom, aber das war Leben, spürbares Leben, weißt du? Und das wollte er nicht. Und das er wollte Ruhe haben. Er wollte Ruhe haben, er konnte das nicht ertragen. Also er war Junggeselle aus erster Hand. Aber sag mal, weil das klingt ja im ersten Moment kurios, wenn man aber sich vorstellt, man muss mit so einem Menschen zusammenleben. Das ist ja eine Diktatur, unter der man da steht. Das ist ein schönes Wort. Das gefällt mir, Domian. Diktatur, siehst du? Wichtiges Wort für mich. Ja. Danke. Was hat, wenn du dich nicht daran gehalten hast, wenn du was man ja mal, was passiert, dass man mal den Kühlschrank ein bisschen länger aufhaben muss, um irgendwas rauszuholen? Ja. Wie hat er denn reagiert? Was hat er gesagt? Er hat es ausdiskutiert. Jedes Mal, also ganz beharrlich. Nicht mit Aggression, gar nicht, das war nicht mein Thema, aber es wurde sehr zäh und beharrlich ausgesprochen. Nehmen wir an, du bist in der Küche. Du hast irgendwas gekocht, was sehr viel Dämpfe und sehr viel Gerüche bereitet. Ja. Und du möchtest das Fenster aufmachen, was ja das Normalste der Welt ist. Ja. Wie diskutiert er denn dann? War nicht erlaubt. Das war dann nicht mehr diskutiert, das wurde zugemacht, Ende der Durchsage. Ach so, wenn du gesagt hast, Mensch, wir brauchen hier frische Luft, dann... Ja. Also das Problem war auch, er war Vegetarier, strenger Vegetarier. Das heißt, Fleischkochen war gar kein Thema. Aber als dann eben auch Gemüse gerochen hat, wurde es sehr, sehr anstrengend. Und sowas hast du 18 Jahre mitgemacht? Domian, es hatte auch seine guten Zeiten. Es gab auch ganz viel Kultur und interessante Sachen, die das immer wieder aufgewogen haben. Also es war für jeden Tag für mich ein Abwägen, was will ich, was krieg ich dafür. Aber wenn der im Haus so war, war der doch sicherlich auch, war der sicher auch so drauf, wenn ihr mal in Urlaub wart? Oder seid ihr gar nicht in Urlaub gefahren? Nee, wir sind sehr schön in Urlaub gefahren, meistens nach Frankreich. Das war wie ein Urlaub vom Leben. In fremden Wohnungen konnte man die Fenster aufmachen. Mhm. Da sind zwar auch im Sommer die Mücken reingekommen, weil das im Sommer das Argument war. Aber im Urlaub war auf einmal Freiheit. Ich denke, es hing auch damit zusammen, dass eine sehr starke Elternbindung war. Mhm. Also ich war nie die Frau, für die man auch vielleicht heutzutage noch Verantwortung hat. Ich war die Spielgefährtin, ich war die Urlaubsfreundin. Also der war aber nochmal auf den Urlaub zurückzukommen. Dann nicht extrem geizig, wenn ihr mal essen gegangen seid. Ah, interessant. Im Urlaub nicht, im Leben ja. Das ist ja kurios. Interessant, ja. Das ist kurios. Also in seinen vier Wänden war er unausstehlich und wenn man mit ihm nach Südfrankreich fuhr, war es okay. Würde ich mal sagen, ja. Mhm. Urlaub vom eigenen Leben war ein Zwilling, hat zwei Leben in sich gehabt. Du hast dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Das irgendwann kam, als meine Kinder nicht mehr sprechen durften nach 22 Uhr, ja, das sie ist Besuch ja, da, kamen. Das ist ja unfassbar. Wie begründet man das? Er ist empfindlich gegen Geräusche, deswegen mussten wir auch aus einem Mietshaus ausziehen, weil er immer erst ins Bett gehen konnte, wenn alle im Haus im Bett waren und aufstehen musste mit den Ersten, die im Haus aufgestanden sind. Also er war extrem hellhörig. Ich glaube, ich hätte den Typ gehasst am Ende. Ich hätte mir gewünscht, dass ich es gekonnt hätte. Ich habe ihn geliebt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr aufgrund dieser Sachen sehr oft auch richtig gestritten habt, oder? Nee, es gab keinen Streit im Sinne von Aggression. Es gab immer nur Kräfte, die aufeinandergestoßen sind und wo jeder um Verständnis gebeten hat. Das war das Problem, dass es nie eskaliert ist. Als du dann, wir machen mal einen Sprung zum Ende der Beziehung, als du dann gesagt hast, ich will nicht mehr, wie hat er darauf reagiert? Er hat nicht gekämpft, er hat gesagt, weil es gesagt, also es gab dann so eine Aussprache in der Nacht, wo meine Kinder gesagt haben, also Mutti, dann können wir dich nicht mehr besuchen unter den Bedingungen, wo ich völlig eingeknickt bin, wo er als letztes, wo ich gesagt habe, heute ist Schluss, heute müssen wir mit ihm Klartext sprechen, habe ihn wieder runtergeholt und gesagt habe, pass auf, die Kinder sagen, sie kommen nicht mehr, ich sehe eine Lösung, wenn sie nach 22 Uhr noch sprechen, dann sei ihm an den wenigen Tagen im Jahr einfach nicht da im Haus, dann schlaf bei deinen Eltern. Und er war nicht bereit, den Platz zu räumen. Es ist auch sein Haus. Und da werden und dann musst du ja irgendwann gesagt haben, dann gehe ich. Dann gehe ich, und genau. Was hat er da gesagt? Das habe ich an dem Abend noch nicht gesagt, aber ich konnte erst mal 6 Wochen nicht mehr mit ihm sprechen. Und habe nach den 6 Wochen meine Bedingungen gemacht und habe gesagt, ich gehe. Und er hat mich mit keinem Wort gehalten, mit keinem Wort. Wie lange bist du jetzt weg von ihm? Ich bin im Mai letzten Jahres ausgezogen. Und jetzt bist du glücklich? Ja. Weil du dich von dem Typ befreit hast. Ja. Und das kann jeder, der jetzt zugehört hat sehr gut verstehen. Ja. Das ist ja. Das freut mich, weil immer wieder Zweifel hochkamen. Nein, um Gottes Willen. Juhu. Marlies. Danke. Du lieber Himmel, das war das Klügste wahrscheinlich in deinem Leben, dass du dann von dem dich getrennt hast. Ja, das Interessante ist, ich habe es nicht bewusst im Kopf entschieden. Mein Mund hat nicht mehr gesprochen. Das war ein Phänomen für mich. Ich habe einfach automatisch gehandelt dann. Es ist Wahnsinn, was Leute unter Umständen über Jahre ertragen und runterschlucken und hinnehmen, bis sie dann irgendwann doch aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus sagen, es geht nicht mehr. Ich gehe. So ist es. Und heute, also gestern an meinem 57. Geburtstag, habe ich gedacht, was war das für eine kluge Entscheidung. Ich hatte so einen herrlichen Geburtstag. Ich hatte wunderbare, liebende Menschen um mich und den ganzen Tag tolle Kontakte und habe diesen Mann nicht mehr vermisst. Marlies, ich danke dir für deinen Anruf und sage nochmal, das war wirklich eine ganz tolle Entscheidung und lerne bloß daraus, dass du nie wieder dich mit so einem Menschen einlässt. Okay. Alles Sehr Gute. Ja. Ich danke dir ganz sehr für die Bestätigung. Wunderbar, gibt mir Kraft. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nach dem Schreck des Anfangs können wir jetzt ganz entspannt weitermachen. 0800 220 5050. Hier ist Hans. Hans ist 52 Jahre alt. Guten Morgen, Hans. Hallo Hans, um was geht's? Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema ist, und zwar war das vor 2 Tagen, es ging da um, mein Freund ist ein Pädophiler. Ja, ja. Und zwar ist das bei mir genauso gewesen. Das ist aber liegt jetzt schon 2 Jahre zurück, aber das hat mich wieder aufgewühlt, wie ich dieses Thema eben halt gehört hatte. Wie war der Fall bei dir? Und zwar ist es bekannt geworden durch einen Freund, der mir gesagt hat, weißt du schon, dass der ... verhaftet ist? Ich sag, nee. Und dann ist es eben rausgekommen, dass er seine eigenen Kinder eben sexuell missbraucht hat. Wie nah warst du diesem Mann? Sehr nah, das war ein guter Freund von mir. Ein guter Freund oder gar der beste Freund? Der beste Freund. Der beste Freund? Ja. Das ist ja eine hohe Auszeichnung, der beste Freund. Das heißt, wie lange kanntet ihr euch? Circa 8 bis 10 Jahre. Du warst mit der Familie vertraut, du kanntest die Frau, du kanntest die Kinder. Ja, ja, ich muss dazu sagen, die wohnen in Mallorca. Mhm. Und ich bin immer über Weihnachten, Neujahr dort hingefahren, mhm, und habe die Familie besucht. Ja, gut, dann war ja trotz der Entfernung war das ein enges Verhältnis. Man ich habe selber da zu der Zeit, deswegen, ich habe eigentlich deine Sendung immer gesehen, aber konnte nie dort anrufen, weil ich eben zu der Zeit in Spanien gewohnt habe. Ach so, ja. Und jetzt bin ich wieder in Deutschland und das ist mir eben halt jetzt wieder, weil das jetzt sich auch wieder jährt. Ne? Das ist jetzt schon 2 Jahre. Als du das damals gehört hast, hast du das im ersten Moment glauben können? Nein. Konnte ich nicht glauben. Zumal ich noch 3 Monate vorher bei ihm war, mhm, und da alles in Ordnung war. Du hast es nicht glauben können. Nein. Dennoch, nein. Was hast du empfunden, als du diese Nachricht gehört hast? Ich war geschockt. Ich war gelähmt, ich konnte gar nichts sagen. Greift man da nicht zum Telefonhörer und ruft als guter Freund die Frau an und fragt... Ja, natürlich. Ich habe auch mit ihr noch Kontakt. Januar war ich noch bei ihr gewesen und den Kindern geht es soweit gut. Natürlich waren die alle in psychologischer Behandlung gewesen. Wie alt waren die Kinder? Zu der Zeit, da war die Tochter 3 Jahre. Mhm. Der Junge war 7 Jahre und der andere war 9 Jahre. Weiß man, was genau er gemacht hat? Ja, es sind ja Videos aufgetaucht im Internet. Es sind Videos aufgetaucht? Und er ist nicht verurteilt worden. Also er ist einfach für 15 Jahre verhaftet worden. Und sitzt jetzt 15 Jahre im Gefängnis in Palma. Wie, ohne eine Verurteilung? Ja. Wie geht denn sowas? Ja, die haben das eben halt, normalerweise sollte er 50 Jahre bekommen und dann haben sie ihm 15 Jahre dafür gegeben. Aber es muss eine Gerichtsverhandlung gegeben haben. Das ist intern gemacht worden, so wie ich gehört habe. Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das in Spanien abläuft. Ich dachte, ja, die haben sich darauf geeinigt eben halt. Ne? So, ich hatte ihm auch einmal geschrieben gehabt, aber der Brief ist angeblich nie angekommen. Nochmal zurück auf die Videos. Er hat gefilmt, wie er seine eigenen Kinder missbraucht. Genau. Das ist genau. Unfassbar. Ja, ja. Auch das ganz kleine Kind, das 3-Jährige. Auch das kleine Kind, ja. Das ist unfassbar. Ja. Das hat ich habe die Videos nie gesehen, aber die Mutter hat mir das gesagt. Ne? Das muss also ganz schlimm gewesen sein, weil die musste die ja identifizieren und sie konnte ihn anhand eines Tattoos, konnte sie ihn identifizieren, dass er es war. Das ist ja schockierend. Ja. Das muss ja in der Tat dann auch für die Frau ganz schlimm gewesen sein, dass sie das dann, wenn auch nur kurz, vielleicht in dem Film gesehen hat, was er mit seinen Kindern, mit ihren Kindern gemacht hat. Ja, ja. Es ist also deswegen gewesen, weil sie sich von ihm getrennt hat. Man muss sich auch vorstellen, der Mann, der hat alles gehabt. Der war sozusagen also wirklich wohlhabend. Ein wohlhabender Mann. Ach so, die waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr eine Familie, nicht mehr zusammen. Nein, die waren nicht mehr zusammen. Ach so. Das ist also, er hat ein Unternehmen gehabt, mhm, und hatte da jemand eingestellt, der von Mallorca eben halt von der Straße, das war ein Gärtner gewesen, und in den hatte sie sich verliebt, mhm, und hat mit ihm dann eine Beziehung angefangen. Und aus dem Grunde, sagt man, hat er sich dann an den Kindern dann eben halt vergangen. Ja, das sind jetzt aber wilde küchenpsychologische Konstruktionen. Es ist ja auch völlig egal, warum. Er hat es gemacht und es ist ein unfassbares Unglück. Wie ist es denn letztendlich aufgeflogen? Es ist aufgeflogen dadurch, dass er, also die Botschaft von Madrid, die muss das rausbekommen haben. Die Botschaft von Madrid? Ja, die Polizei. Ne? Also die Polizei hat das rausbekommen, dass da eben halt, dass da irgendwelche Filme im Internet sind. Ah, ich verstehe. Und so sind sie ihm auf die Spur gekommen. Und der wurde direkt, der hatte seine Kinder immer zur Schule gebracht und der wurde direkt an der Schule, wurde er dann eben von der Polizei verhaftet. Die haben dann auch irgendwie Befragungen gemacht, ob die denjenigen kennen, weil die hatten ja, wie gesagt, Bilder, mit einem markanten Merkmal, und daran haben sie anhand dieses Merkmals haben sie ihn dann identifiziert. Du hast mir gerade gesagt, du hast in dieses Gefängnis, in dem er sitzt, 15 Jahre sitzt, hast du einen Brief hingeschickt. Genau. Der ist zurückgekommen. Nein, der ist nicht angekommen angeblich, ne? Weil ich habe auch noch mit der Mutter von ihm Kontakt und wir haben dann geschrieben, aber er hat mir dann auch zurückgeschrieben und wollte dann sozusagen Verzeihung haben, oder dass ich ihm, ich sag, ich kann ihm keine Absolution geben. Was hast du denn in den Brief reingeschrieben? Dass ich geschockt bin, dass ich nicht glauben kann, dass man sowas machen kann. Und er sagte, er wäre es nicht gewesen, er wäre reingelegt worden und. Aber ich kann es einfach nicht fassen, dass es sowas gibt. Du gehst aber davon aus, dass er es war? So wie es aussieht, ja. Mhm. Du hast noch ab und zu Kontakt mit der Frau. Ja, noch vor im Januar hatte ich noch mit ihnen, ja. War ich noch da in Mallorca unten gewesen und habe auch mit den Kindern, also soweit geht's denen gut, ne? Ja, soweit. Soweit das Kindern gut gehen kann nach. Ja, aber die Wunden, die Narben, die werden wahrscheinlich da sein, ne? Ja. Man weiß ja auch gar nicht wahrscheinlich, wie lange er das gemacht hat schon. Ja, das Problem, oder sagen wir mal, das ist ja so gewesen, das war also schon Jahre vorher gewesen, ne? Das ist erst später rausgekommen. Ja, genau. Ja. Wie steht denn jetzt seine ehemalige Frau zu der ganzen Geschichte? Ja, wie soll sie dazu stehen? Sie will ihn nie wieder sehen und... Ich meine, das ist ja genau wie für dich als guter Freund, ist das natürlich für einen Partner auch ein insofern eine Lebenskatastrophe, ja. Weil man ja die ganze Zeit mit einer Maske zusammen war. Ja. Man hat ja nicht wirklich den Kern des Menschen erblicken können. Das muss einen ja bis ins Mark erschüttern. Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht beschreiben, ne? Das ist also ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Mhm. Das, deswegen hat mich das auch wieder aufgewühlt, wie ich eben vor zwei Tagen das mit dem anderen da gehört habe und wollte das eben halt mal. Jetzt hat er hat dir geschrieben und er sagt, das ist ein Missverständnis oder er ist reingelegt worden oder dergleichen. Ja, genau. Wirst du nochmal dahin schreiben? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt mittlerweile auch so einen Abstand davon bekommen. Das ist jetzt mittlerweile 2 Jahre her. Ja. Und ich kann das nicht gutheißen, ne? Auf gar keinen Fall. Ich könnte das auch nicht. Ich hätte auch gar kein Interesse, überhaupt einen Brief hinzuschreiben. Ich wäre so empört und so entsetzt darüber. Was will ich mich mit dem auseinandersetzen? Das könnte ich auch nicht, nein. Ja, ich wollte ihm zumindest mal eine Chance geben, mir zu erklären, warum. Das Warum. Ja. Also Hans, das war deine Erinnerung, Assoziation, als du das hier gehört hast, vor ein paar Tagen. Ja, genau. Ne? Ja. Und beschäftige mich ab und zu immer wieder, weil das kann man nicht vergessen. Ne? Nee, das macht einen auch so unsicher, so für die Zukunft oder für die Gegenwart. Das heißt ja, man kann, hinter jedem Menschen kann sich ja so etwas verbergen. Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch einen 4-jährigen Sohn, aber zu der Zeit war da noch kein Kontakt. Aber der hat ja immer Kontakt zu Frauen gesucht, die Kinder haben und es soll auch so heißen, dass er sich auch versucht hat, an diesen zu vergehen. Furchtbar, ja. Hans, vielen Dank für deinen Anruf und dir wünsche ich alles Gute. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Ich hatte ja gerade, ich weiß gar nicht wirklich, ob ihr das gehört habt, als wir unsere kleine Panne hatten, hatte ich über Peer Steinbrück gesprochen und ich würde wirklich gerne mal eure Meinung wissen, ob ihr auch darüber empört seid, dass er so krasse Worte gefunden hat zu den Wahlsiegern in Italien. Er hat gesagt, sinngemäß, dass zwei Clowns haben da gewonnen, nämlich Berlusconi und die ehemalige Entertainer in Italien. Darf man das als Kanzlerkandidat sagen? Finden wir das gut, dass jemand mal wirklich dann auch richtig Kante zeigt? Oder muss man von jemandem verlangen, der in das Amt des Kanzlers will, dass er sich diplomatischer ausdrückt? Würde mich interessieren, was ihr sagt. 0800 220 5050. Hier ist Helga. Helga ist 62. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Um was geht's denn bei dir? Geht's ganz, ganz schlecht. Meine beste Freundin ist heute verstorben. Plötzlich? Ganz plötzlich. An was ist sie verstorben? Ihre Bauchaorta ist geplatzt. Mhm. Beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt? Und sie war beim Zahnarzt, als das passiert ist? Bitte? Ich habe das mit dem Zahnarzt nicht verstanden. War sie beim Zahnarzt, als das passiert ist? Heute Mittag um 3:30 war sie beim Zahnarzt, ja. Mhm. Ich musste noch was erledigen, kam dann auch dahin. Und sie hatte den ganzen Tag heute über Schmerzen in der Nierengegend gespürt. Mhm. Und war, wie gesagt, beim Zahnarzt. Komme ich dann dahin, weil ich was erledigen musste, komme dahin und sagt zu Helga, mir ist so schlecht, irgendwas ist nicht richtig. So, ich weiß was, wir fahren gleich zum Arzt. Mhm. Und wir können aber den Zahnarzt mal fragen. Nein, sagt der Zahnarzt, der kann ja eh nichts machen, der hat ja andere Dinge zu tun. Und in dem Moment sagt sie, Helga, mir ist schlecht und dann klappte sie zusammen und wurde ohnmächtig. Mhm. Kenne ich von ihr überhaupt nicht. Mhm. Sackte ab, in dem Moment haben die Schwester, also die Mädchen haben dann gleich den Zahnarzt auch geholt und auch die sind ganz durcheinander. Na, weiß ich jetzt nicht, wie sie heißen, die Prothesen machen und alles, kamen dann die Männer und haben sie dann stabilisiert, Beine auf dem Stuhl und hat nicht richtig geatmet und die haben auch sofort den Notarzt angerufen. Ihr wurde heiß, ihr wurde kalt und Schweißausbrüche und dann kam der Notarzt und sagte, ja, bitte komm, ich muss auf Toilette. Ja, und dann haben sie den Jutta hochgehoben und klappte sie wieder zusammen und dann haben die Notärzte sie dann doch zur Toilette gebracht. Ich sage, ich gehe dann mit ihr. Ich bin dann auch mit ihr gegangen, war auch alles in Ordnung. Kam der Krankenwagen, wie gesagt, haben wir sie mitgenommen. Ich bin natürlich mitgefahren. Ja. Zur Untersuchung denn. War sie dann auf der Fahrt zum Krankenhaus noch bei Bewusstsein? Ja, war sie halbwegs. Sie sagte nur immer, ich habe Durst und ihr ging es absolut nicht gut. Und waren wir dann im Krankenhaus, dann wurde sie sofort auf die Intensivstation gebracht, wo ich dann noch beibleiben konnte. Mhm. Zu der Erstuntersuchung, zu der Voruntersuchung, konnten aber jetzt nicht so feststellen. Und dann haben sie mich rausgeschickt, weil sie es jetzt auf dem Bett getragen haben. Das ist so auf dem richtigen Bett jetzt nicht. Ja. Untersuchungsbett. Und dann haben sie mich rausgeschickt und dann habe ich dann gewartet und kam nichts. Und in der Zeit habe ich dann ihren Sohn angerufen. Mhm. Und der kam dann auch relativ schnell und wieder auf die Intensivstation. Und da sagte man uns, dass sie jetzt im OP ist. Mhm. Und ich dachte, was ist passiert? Genau, da wusstest du ja gar nicht, was los ist. Warum Operation? Nein, absolut nicht. Hat man das denn erklärt? Ja, hat man. Und die Bauchaorta wäre geplatzt. Und da habe ich gesagt, Moment, das kann doch gar nicht sein. Vor anderthalb Wochen waren wir beide noch, ich ja auch, zur Untersuchung im Krankenhaus bei einem Gefäßchirurgen. Mhm. Und weil wir jedes Jahr zur Untersuchung gehen, hat er gesagt, es hat sich nichts verändert, es ist alles gleichbleibend. Ja. So, dann ist deine Freundin operiert worden. Hat sie diese Operation noch überstanden? Nein, die hat sie heute nicht überstanden. Mhm. Das heißt, sie ist dann notoperiert worden. Und ist dabei gestorben. Und ist dann bei der Operation verstorben? Ja. Ich hatte den Zahnarzt noch gefragt, weil die haben ja auch Ahnung von allem so ein bisschen, wie lange so eine OP braucht. Mhm. Und sagt er so, circa 2 Stunden, wenn man die Aorta wieder zunäht, circa 2 Stunden. So eine Stunde vergangen, da kam dann die Ärztin und hatte mir von meiner Freundin den Schmuck gegeben und dergleichen. Und da wusste ich halt, stopp, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Ja, und dann haben sie uns beiden, also ihren Sohn und mir, gesagt, sie hat es nicht überstanden. Hm. Weißt du, wie eng war eure Freundschaft, Helga? Ich habe dich jetzt nicht verstanden, Domian. Wie eng war und ist eure Freundschaft? Also unsere Freundschaft besteht seit circa 34 Jahren. Mhm. Durch dick und dünn, mit allem drum und dran. Ich kenne ihren Sohn, seitdem er 9 ist, 8, 9. Und also kann man fast sagen, der engste Mensch deines Lebens. Ja, ich war ihr engster Vertrauter. Ja. Und sie meine ja auch. Um wie viel Uhr genau ist sie dann verstorben heute? Das muss so zwischen 18.20 Uhr, 18.30 Uhr so rum gewesen sein. Das ist ja dann eine ganz furchtbare Situation. Man ist im Krankenhaus, man hat jemanden eingeliefert und kriegt dann diese grauenhafte Nachricht, die Person ist verstorben. Ja. Hast du sie oder habt ihr sie denn dann nochmal gesehen? Nein, das wollten wir beide nicht. Also ihr Sohn nicht und ich auch nicht, weil wir haben sie in unserem Herzen und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich sie mir nochmal angucken werde oder kann, weil ich habe Bilder von uns, von unseren Urlauben, von unseren Kegelausflügen und ich glaube nicht, dass ich sie mir nochmal angucken kann. Du kannst es dir ja mal die nächsten Tage überlegen. Jetzt ist es ja noch ganz frisch. Vielleicht denkst du ja morgen oder übermorgen anders darüber und dann kann man das ja immer noch arrangieren. Was hast du denn dann heute, nachdem du dann aus dem Krankenhaus rausgegangen bist, was hast du da gemacht? Da hat ihr Sohn mich dann zu unserer anderen Freundin gefahren. Mhm. Ist auch eine gute, sehr gute Freundin. Ja. Und sie war der Meinung, ich stehe besoffen vor ihrer Tür, als ich ihr das sagte. Mhm. Ich sag, Moni, nein. Ich habe nichts getrunken. Mhm. Ich sag, Jutta ist tot. Ich glaub's nicht. Ich kann es ehrlich gesagt Domian auch nicht begreifen. Nein, das kann man auch jetzt noch nicht begreifen. Körper begreift es, komischerweise. Mhm. Mhm. Ich kann nichts essen. Mhm. Der Körper sagt nein. Mhm. Aber der Kopf sagt, die kommt gleich wieder in ihre Wohnung. Ja. Er hat Feierabend, ich gehe runter, wir gucken zusammen Fernsehen, unter anderem auch Domian. Und das ist dann unser Abend. Mhm. Und dann gehe ich wieder in meine Wohnung. Und das heißt, ihr wohnt auch in einem Haus zusammen? Ja, schon seitdem wir uns kennen. Ach so. Mhm. Wir haben immer in einem Haus gewohnt und... Und jetzt bist du alleine in deiner Wohnung. Es gibt keine bessere Freundin. Mhm. Und die ist weg. Mhm. Mhm. Die ist einfach weg. Mhm. Das kann nicht sein. Mhm. Das kann nicht sein. Mhm. Der Kopf begreift es nicht. Nein. Ich höre noch, wie sie sagte heute Nachmittag, als wir im Krankenhaus waren, Helga, was ist mit mir? Ich sag, Jutta, es wird gleich alles wieder gut. Helga, ich hab Durst. Mhm. Ja, ich sag, du kriegst auch gleich was zu trinken. Mhm. Und es war einfach... Das tut mir total leid. Ich ahne deinen Schmerz. Das war deine beste Freundin. Ihr habt fast ein ganzes Leben miteinander verbracht. Ja. Ein halbes Leben miteinander verbracht. Ihr wohnt zusammen. Quasi wohnt ihr zusammen. Das ist ein unfassbarer Schmerz, den du jetzt hast. Das weiß ich. Das glaube ich dir. Und das ist auch ein Schock, in dem du dich im Moment befindest. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die einem im Leben passieren können. Das ist dir heute passiert. So kann man das sagen. Du bist jetzt in deiner Wohnung alleine. Ja. Wäre es vielleicht nicht gut gewesen, wenn du mit deiner anderen Freundin heute zusammen geblieben wärst? Wir haben telefoniert. Sie hat genauso Schmerzen wie ich. Mhm. Und das ist einfach... Du wolltest dann zurück in deine Wohnung schon jetzt. Ja, mhm. Ich muss dann ihrer Haustür vorbei, um in meine Wohnung zu kommen. Jetzt haben wir ja gerade mitten in der Nacht. Das heißt, es liegen noch viele Stunden vor uns, bis die Nacht vorbei ist. Was willst du jetzt machen, wenn wir unser Gespräch beendet haben? Ja, was werde ich machen? Ich werde weiter die Wände angucken, Domian zu Ende gucken natürlich und dann... Ich sitze also den ganzen Abend eigentlich. Ich bin um 9 Uhr heute Abend nach Hause gekommen, nach dem Krankenhaus. Mhm. Guck die Wände an, lesen kann ich nicht. Nein, das kann man nicht. Gucken kann ich nicht. Das kann man nicht. Und erzähl mit Domian an. Hab ich gesagt, vielleicht kommst du ja mal durch. Ja. Wenn ja, du, und dann bin ich, find, ich dann durchgekommen und ja. Wenn schön du, mit dir zu reden. Wenn du, wenn du so etwas vorrätig hast, Helga, in so einer Notsituation könntest du auch ruhig eine Beruhigungstablette oder eine leichte Schlaftablette nehmen, damit du ein bisschen, vielleicht ein bisschen dich hinlegen kannst, sonst bist du die ganze Nacht wahrscheinlich wach und völlig fertig morgen zusätzlich. Ich habe sowas nicht im Haus. Hast ich brauche keine Tabletten. Mhm. Ich habe sowas nicht im Haus und schlafen werde ich sowieso nicht können, mhm, selbst wenn eine Tablette nehmen würde oder so. Aber ich habe sowas sowieso nicht im Haus. Ich möchte nochmal sagen, Helga, dass mir das sehr, sehr, sehr leid tut für dich. Und jetzt musst du zusammen mit dem Sohn und anderen Freunden halt die nächsten Tage sehen, dass ihr eine würdige Trauerfeier organisiert, dass alles so gemacht wird, wie deine Freundin das gerne hätte. Ja. Das ist einmal gut als letzte Ehre der Freundin gegenüber, aber es ist für dich auch gut, dass du organisieren kannst, etwas, dass man ein bisschen Ablenkung findet durch die Organisation. Ich meine, die richtige Trauer kommt ja sowieso erst, die kommt, wenn alles vorbei ist. Ja, jetzt, ganz genau. Wie gesagt, in meinem Kopf ist es noch nicht angekommen. Ja, ja, ja. Die kommt gleich nach Hause, denke ich mir, dann gehe ich runter, gucken wir Fernsehen und fertig. Jetzt möchte ich dir Folgendes anbieten, weil wir können uns ja nicht so ganz lange unterhalten, du weißt das. Klar. Und mir tut es sehr leid, wenn ich dich dann so einfach in die Nacht entlasse. Aber dafür habe ich ja meine Psychologin hier im Hintergrund. Das ist heute Nacht die Claudia. Und die Claudia wird dich jetzt gleich wieder anrufen. Du legst bitte auf und dann wird die Claudia dich anrufen und dann könnt ihr beide auch noch etwas reden miteinander. Das ist ja auch, okay, auch gut dann. Und Domian, ich danke dir und vor allen Dingen vielen Dank für deine schöne Sendung. Ich wünsche dir von Herzen viel, viel, viel Kraft für die nächste Zeit. Alles, alles Liebe und alles Gute, Helga. Danke dir auch, Domian. Bitte auflegen und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. 1:42 Uhr haben wir und hier ist Arthur. Arthur ist 75. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Arthur. Deswegen rufst du an. Du hast vorhin so schön gesagt, also Herr Domian, erstmal, ich sehe Sie hier im Bildschirm. Ja. Und ich verfolge die Sendung öfters mal so nachts, wenn ich mal so einen unruhigen Abend habe. Ja. Also ich habe da gesagt, dass mit dem Steinbrück, was da so gelaufen ist, das hat mich also richtig motiviert, Sie mal anzurufen. Mhm. Um zu sagen, dass ich den Mann toll finde. Wie der unseren Präsident des vom Europaparlament, der Schulz, in Italien war, bei dem Clown Berlusconi. Und er hat so einen Film gedreht über ein KZ und er den Schulz zusammen so hingestellt und er soll noch den Aufseher machen von dem KZ. Ja, weil der hat kein Mensch darüber ein Wort verloren. Ja, also der Berlusconi, ich sag nochmal, hat Herrn Schulz, SPD-Abgeordneter und Präsident des Europäischen Parlaments, aufs Übelste beleidigt. Ja. Du hast recht, als KZ-Wärter verglichen, irgendwie sowas in der ja, Richtung. Ja, als Aufseher oder ja, ja, so. Ganz genau, aufs Übelste. Und er hat auch unsere Bundeskanzlerin schon aufs Übelste beleidigt. Auch des Öfteren, ja. Ja, mit sehr anzüglichen Bemerkungen. Dagegen ist das, finde ich auch, was Herr Steinbrück gesagt hat, sind Peanuts dagegen. Ja, das ist wirklich ein Peanuts. Und da machen die so ein Heckmeck da drum, nur weil der Mann die Wahrheit sagt. Mhm. Das sagt einfach nur, der redet Tacheles mit den Leuten. Und es ist ein sehr fähiger Mann. Das ist ein intelligenter Mann, ist ein Wirtschaftsfachmann, das ist also einer, den man wirklich sagen kann, der passt immer da auch hin. Nun haben ja heute viele Leute, nicht nur aus der Koalition, sondern auch Politikwissenschaftler und andere neutralere Leute, haben gesagt, ein Mann in der Position, der bald Kanzler vielleicht werden will oder wird von Deutschland, darf nicht so flapsig sprechen. Wie siehst du das? Du findest, er darf das schon? Ich finde, das darf er schon. Er soll um die Wahrheit sagen. Er soll um das sagen, was die Leute denken. Dürfte er das auch, wenn er Bundeskanzler wäre, so reden? Ja, mit Sicherheit. Bin ich absolut der Meinung, dass er das darf. Gäbe es natürlich viele diplomatische Komplikationen mit anderen Ländern. Ja, kann auch sein, aber man muss nur die überlegen, warum sollen wir Deutsche uns alles gefallen lassen und wieder mal die Wahrheit über andere sagen? Nun gab es ja ein schon vereinbartes Treffen zwischen dem italienischen Präsidenten, der auf Deutschlandbesuch war heute. Hm? Es gab ein vereinbartes Treffen, ich glaube in Essen sogar, zwischen Steinbrück und dem Präsident. Und der Präsident hat es abgesagt aus Empörung, dass Herr Steinbrück das gesagt hat. Ich finde unmöglich. Das sollte man sich mal die eigene Nase fassen, was die machen, was wir alles tun. Und wir sind der Zahlmeister der EU, wir sind der Jockel, wir müssen alles machen und dürfen nicht nur die Klappe aufmachen. Und alles, was wir sagen, wird uns zur Last gelegt, weil wir den Krieg verloren haben. Das ist ein Punkt 1. Gut, dass der Adolf die Scheiße gemacht hat, dass die Juden verwirrt, das war der größte Schwachsinn, das verurteile ich auch, bis aufs Äußerste, oder mit Sinti und Roma. Ich habe als jünger Bengel einen Zigeuner gekannt. Ich bin bei denen ein- und ausgegangen in ihrem Wohnwagen. Ich habe den Jungen beschützt, egal wo, bei uns im Dorf. Ich komme aus Aschaffenburg oben und habe später diesen jungen Bengel einmal in einer Bar wieder getroffen. Ich habe ihn nicht mehr gekannt. Er hat mich gekannt. Er war er im KZ gewesen? Nein, der war nicht im KZ. Ich habe den also kennengelernt. Der war bei uns. Die haben einen Wohnwagen gehabt, das waren Zigeuner. Die wurden Gott sei Dank nicht. Du hast ihn dann später nochmal wieder getroffen und. Habe ich wieder getroffen durch Zufall. Ja. Da war ich erwachsen, war in der Bar und wollte mich da anmachen. Und da steht einer auf, und das hieß später der Zigeuner Willi, der sagt: Wenn einer sich wagt, an dem Adel zu vergreifen, der kriegt mit mir zu tun. Achso, und hat er dich sogar beschützt? Hat er mich gekannt. Gekannt und beschützt? Und beschützt, ja. Verstehe. Gut, das ist natürlich eine ganz, ganz furchtbare und unsägliche Unglücksgeschichte. Darüber müssen wir ja gar nicht weiter diskutieren, dass das eine Katastrophe war. Ich würde dich gerne noch eine Sache sagen. Aber auch unser Bundespräsident heute, Herr Gauck, schien zumindest durch seine, man konnte es in seiner Reaktion so sehen oder man konnte es daraus interpretieren, auch nicht so glücklich über die Äußerung von Herrn Steinbrück. Glücklich war nicht, aber auch, ich möchte auch nicht gerade unglücklich. Bitte? Ich möchte sagen, aber auch nicht gerade unglücklich. Es ist also, es ist in der großen Politik, also, da wird alles auf die Waagschale gelegt. Absolut alles. Aber eine klare Meinungsäußerung von dir, du sagst, der Mann hat recht, der Mann soll auch mal Kante zeigen und es ist gut, dass er es so gesagt hat. Ja. Klare Meinungsäußerung, ich danke dir für deinen Anruf, Arthur, und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, dass du mich angehört hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Das ist sehr lieb von dir. Ganz, ganz tolle Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das Kuriose daran ist ja, dass er das auf einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam gesagt hat, die auch noch den Obertitel hatte, so war es im Fernsehen zu lesen, Klartext. Und dann hat er mal Klartext geredet und dann ist das Geschrei gleich wieder groß. Ich fand das auch okay. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 44. Guten Morgen, Thorsten. Hallo. Hallo. Ja. Du mir, grüß dich. Hallo Thorsten, ich hoffe, du hörst mich. Ich höre dich jetzt auch. Ja, höre ich sehr gut. Thorsten, um was geht's denn bei dir? Wir hatten ja schon mal das gemeinsame Treffen damals, vor 13 Jahren. Wie bitte? Was? Wir haben uns schon mal gesprochen. Wir haben uns schon mal gesprochen, vor 13 Jahren. Ja, das ist lange her, kann ich mich wahrscheinlich nicht so erinnern. Dann sage ich dir vielleicht, love me tender, love me sweet. Als Elvis in der Presse. Ah, ein Elvis-Imitator. Ja, genau. Ja, ich weiß, dass mal zumindest einer oder zwei Elvis-Imitatoren hier angerufen haben. Da warst du einer davon, vor 13 und Jahren. Das war 2000, und zwar ging es um Regina Zindler. Ja. Frieden am Zaun, da war ich im Video zu sehen. Ah, das ist lange her. Sehr lange her. Aber jetzt meldest du dich wieder, warum? Ja, weil ich jetzt nach 13 Jahren erstmal nicht mal gerne wiederhören möchte. Sehr nett. Und jetzt haben wir die Fußbräuche. die Kölner Familie, die habe ich jetzt rausgebracht. Die Fußboys, also diese lange Doku-Serie, die hier im WDR viele Jahre früher gelaufen ist. Genau, 100 Folgen bis 2004. Genau, das war ein Riesenerfolg in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es war die erste Doku-Soap im deutschen Fernsehen. Ich habe das auch ganz oft gesehen damals übrigens. Ich fand das immer höchst unterhaltsam. Ja, war ja auch so. Wie, und was hast du jetzt, was hast du mit denen gemacht? Da ich dir damals mal erzählt habe, dass ich Wiener Zitter am Zaun gemacht habe mit Bernd Schumacher, der Produzent, der auch mittlerweile Daniela Katzenberger macht. Ja, erzähl mal ein bisschen konkreter. Was hast du jetzt mit den Fußboys gemacht? Ich habe die wieder auferstehen lassen. Was heißt das, auferstehen lassen? Hast du mit denen wieder Filme gedreht oder was? Ja, wir haben 97 Minuten. Ach. Neues Filmmaterial, ach, was am 21.03. im Zinnedom in Köln gezeigt wird. Ach, das kommt nicht im Fernsehen, nee, sondern nicht. Im Kino zunächst mal in Köln. Im in Zinnedom. Köln, genau. Ach, das ist ja interessant. 97 Minuten? Ja, ich habe die Idee gehabt, ich habe mir die Folgen angeschaut 2010. Ja. Und mein Papa, der ist leider verstorben, der war ein großer Fußball-Fan. Ja. Und dann kam mir die Idee nach 100 Folgen, warum geht's nicht weiter? Finde ich eine gute Idee. Ich wäre auch interessiert. Wie geht's Anime? Anime geht gut. Wie geht's Anime? Anime habe ich mal besonders gerne gemacht. Jetzt werden wahrscheinlich die Leute außerhalb von Nordrhein-Westfalen, die uns jetzt zuschauen oder zuhören werden, denken, was reden die da? Ja, genau. Das kapiert, glaube ich, außerhalb von Nordrhein-Westfalen kaum jemand. Ihr Lieben. Ja, doch. Ihr Lieben, ein bisschen schon. Aber ich muss euch sagen, die ihr jetzt in Berlin oder in München oder wo auch immer zuguckt, das war eine Kult-Fernsehserie hier im WDR von einer urkölschen Familie, die einfach mit der Kamera begleitet wurde. Und Annemie war die Frau, die Frau der Familie, damals Angestellte bei der Stadtverwaltung Köln. Und es gab köstliche Situationen und das menschelte überall. Da gab es noch einen Sohn. Und Annemie ging gern auf die Sonnenbank, das kann ich mich noch erinnern. Genau, und der Fred war Fabrikarbeiter. War Fabrikarbeiter bei Ford, ne? Nein, der hat Stromkabel gemacht. War der nicht bei Ford? Nee, der Sohn war bei Ford, ne? Nee, der Sohn war auch Schlösser bei Stromkabelfieber. Okay, dann bringe ich das durcheinander mit Ford. Ah nee, Jürgen war bei Ford, der Sänger, der von Big Brother, Jürgen. Ja, gut. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. So, und dann hast du die wieder alle zusammengebracht und hast mit denen einen Film gedreht. Wollten die das sofort? Ja, ich habe also, wie gesagt, nach diesen 100 Folgen, die ich geschaut habe in 30 Tagen, habe ich meinen Produzenten Bernd Schumacher angerufen, der auch Daniela Katzenberger macht. Und der war sofort begeistert und dann haben wir einen Termin gemacht in Köln. Das war im Oktober 2011. Und dann kamen die ersten Verträge und dann haben die neu gedreht. Dann haben die die Kameras wieder ins Schlafzimmer gelassen und ja, genau. ins Wohnzimmer. Ja, aber meine Frage, wie geht's Fred und Annemie? Fred, Annemie geht's perfekt. Die sind beide jetzt Rentner, natürlich. Ja, klar. Mittlerweile. Ne? Annemie ist jetzt seit letztem Jahr September Rentnerin. Ja. Und Frank und Elke. Also Elke ist die Frau an Franks Seite seit 3 Jahren. Die kenne ich natürlich nicht. Ich kenne nur den Sohn Frank. Genau. Ja. Den geht sehr gut. Die wohnen in der Nähe von Düren. Da war ich auch gerade letzte Woche. Ja. Und wir freuen uns alle auf den 21. März. Ja. Im Zinnedom in Köln. Und wenn du möchtest, Domian, lade ich dich herzlich ein. Was für ein Tag ist das? Was für ein Wochentag? Donnerstagabend, 19 Uhr. Muss ich mal gucken. Würde ich gerne kommen, wenn das irgendwie ginge, würde mich das sehr interessieren. Ja, ist kein Problem. Wir können ja mal sehen, ich muss mal nachschauen in meinen Terminkalender, ob das möglich ist. Auf jeden Fall, schönes Projekt. Nett, dass du uns davon erzählt hast. Wenn ich nicht kommen sollte und die Familie nicht treffen sollte persönlich, bestell schöne Grüße. Ich bin großer Fan. Ja, WER ist auf jeden Fall dabei. Ja. Thorsten, danke für deinen Anruf und viel Erfolg damit. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit Kai. Kai ist 30. Guten Morgen, Kai. Hi. Hallo, Kai. Hi. So, über was reden wir beide? wir beide reden über Herrn Steinbrück auch noch. Bin gespannt. Genau. Ja, bin gespannt, was du denkst. Ja, ich habe ja gerade, ich glaube, Arthur hieß der Herr, genau, ja. Richtig. Der war ja, oder er fand es ja eigentlich richtig und ich bin eigentlich genau der anderen Meinung. Also ich finde es nicht richtig, es, sage ich jetzt mal, auf einer Bühne offiziell so zu äußern. Also ich finde es nicht richtig. Das heißt nicht, dass ich nicht der Meinung bin. Ja, genau. Aber, genau. Das ist das Argument heute von vielen gewesen. Er sagt ja. Er hat eigentlich recht, aber er darf es nicht so sagen. Kannst du es mal für dich näher begründen, warum er es nicht so sagen darf? Ja, ich glaube, es hat einfach was damit zu tun. Also es sind zwei Dinge, warum ich das so finde. Also einmal ist es, dass es schon so ein bisschen vielleicht auch Wahlkampfcharakter hat. Also dass er es eventuell in einer Phase, wo er jetzt nicht Wahlkampf anfangen würde, vielleicht gar nicht so drastisch sagen würde. Und ich es dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen fadenscheinig finde, dass er es ausgerechnet jetzt sagt. Wobei, Kai, ich glaube, der wird das, hätte es immer gesagt, wie der ja, ich weiß, gestrickt ist. Ja, genau, ja. Da hast du auch vollkommen recht, auf jeden Fall. Aber ich denke halt, der andere Punkt ist einfach noch, dass es eventuell noch dieses Diplomatische ist. Und ich finde, ich meine, jeder Deutsche oder weiß ich nicht, der hier wohnen würde, sage ich jetzt mal so, der würde sich ja auch darüber aufregen, wenn jetzt ein Italiener oder ein Franzose oder sonst was, ein Staatsmann, uns dementsprechend so nennen würde, wenn es hier kritisch zugehen würde. Wir würden sehr wahrscheinlich auch sagen, da hat er mit Recht, wenn es hier jetzt, was weiß ich, in Berlin oder so abgeht mit dem Flughafen und da kommen von außerhalb solche Argumente. Aber ob das dann so drastisch gesagt werden muss, ja, es geht ja auch diplomatisch anders und man versteht trotzdem, was er damit sagen will. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir Deutschen da toleranter und selbstkritischer. Vielleicht würden wir schmunzeln, wenn es umgekehrt wäre. Aber ich bin mir nicht so sicher. Wir wären da anders. Also die Italiener sind noch mehr nationalstolzer. Und ja, das stimmt, definitiv, ja. Stimmt, also ich will es jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber das stimmt schon definitiv, ja. Und wie gesagt, vielleicht wäre für mich persönlich, ja, wäre vielleicht eine andere Wortwahl besser gewesen. Er hat genauso direkt sagen können, aber halt vielleicht nicht mit Clowns und es sehr... Sagen wir mal so, auf die eine Person bezogen hat er ja recht, das ist ja wirklich ein Entertainer, Grillo, ne? Heißt er, glaube ich. Ja, genau, richtig. Und am Berlusconi wollen wir alle doch kein gutes Haar lassen. Da hast du wohl definitiv wirklich recht. Da gibt es auch nichts Positives zu sagen. Das ist ein Grauen, dass so ein Mann überhaupt so lange Macht in Europa hatte und jetzt schon wieder... Wenn ich ihn schon mit seinem überoperierten Gesicht sehe und diese Toupets und diese furchtbar gefärbten Haare und das ist alles. Ja, ich denke, das stimmt auch. Ich denke, es ist halt echt, dass man da eventuell auch Italien einfach als Land mit angreift mit so einer Aussage, Weil man das ja auch allen Leuten unterstellt, die diese beiden Herrschaften dann wählen. Ihr seid vielleicht nicht im Kopf so irgendwie weit, wie wir hoffen, dass ihr seid. Und ich glaube, es geht gar nicht tatsächlich um die beiden Personen in dem Fall, sondern darum, dass man das Land in dem Fall vielleicht degradiert, wenn man sagt, ey, die haben Clowns gewählt, wie dumm müssen diese Leute sein? Also im Umkehrschluss. Das kann sein. Das ist wirklich ein Argument, was du bringst. Ja. Dass man sogar die Leute beschimpft, die ihn gewählt haben. Oder die, genau, die richtig, beiden gewählt haben, ja. Ja. Andererseits, ich bin ja immer so hinhergerissen, können wir doch, wir haben so viel furchtbar langweilig glatt gebügelte Politiker mittlerweile. Ja. Wir können doch froh sein, endlich mal wieder jemanden zu haben, so wie früher Strauß oder Schmidt oder Wehner. Ist definitiv der Fall. Die mal so ein bisschen auch klare Kante zeigen und auch mal übers Ziel hinausschießen. Ich finde das definitiv auch, aber das ist dann vielleicht irgendwie so der private Mensch in mir, der sagt, ich finde das super für diesen Moment einfach und finde es das richtig, dass da mal einer wirklich jetzt, also auf gut Deutsch, seine Schnauze mal aufmacht. Und eben nicht so irgendwelche schönen Worte daher redet, irgendwas auszudrücken. Definitiv, ja. Aber dann kommt irgendwie in mir halt auch der Mensch hoch, der dann sagt, ja, aber es geht halt irgendwo um mehr als um dieses Private in mir, sondern um das zwischen zwei Ländern. Ja, und das ist hochkompliziert, es ist alles hochdiplomatisch alles. Ja. Glaubst du, sollte er Bundeskanzler werden, dass er, wenn er in dem Amt ist, da vorsichtiger ist? Das denke ich schon, ja. Also wenn er es denn werden sollte, dann denke ich schon, dann kommt sehr wahrscheinlich nicht so gut an, weil da läuft ja so viel unten drunter, was wir alle nicht irgendwie wissen. Ja, und das ist ja eigentlich auch der große Punkt an der Sache, ja. Und Kai, ich muss dich leider unterbrechen, die Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass du angerufen hast und hast deine Meinung geäußert. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Nami Strack, an Sie nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie uns ja aus der Patsche geholfen hat. Und wir entschuldigen uns alle zusammen für die technische Panne. Bis morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.